Terry Rodan war auf der Suche nach dem Planeten des ewigen Lebens. Dabei spielte der verschwundene 10. Planet des Vega-Systems eine Schlüsselrolle. In einer Lagebesprechung in der Hauptleitzentrale der Stardust fasste Perry Rodan noch einmal die Ergebnisse der bisherigen Bemühungen zusammen. Sicher ist, dass die Unsterblichen auf dem 10. Planeten dieses Sonnensystems beheimatet waren. Darüber hinaus steht fest, dass der jetzige 10. Planet zu ihrer Zeit der 11. Planet war, während die Welt des ewigen Lebens aus dem System auswanderte. Wohin die Unsterblichen mit ihrem Planeten gezogen sind, ist vorläufig noch unbekannt. Aber Crest und ich glauben, dass uns die Gruft unter dem roten Palast des Pharaonenherrschers Hinweise auf das Ziel geben kann. Das Positronenhirn der Stardust sagt aus, dass die Unbekannten nicht spurlos verschwinden wollten. Sie haben das Vega-System nur verlassen, um Suchenden die Gelegenheit zu geben, ihre Intelligenz unter Beweis zu stellen. Wir werden der Spur folgen, die in die Unendlichkeit führt. Das ist unsere eigentliche Aufgabe. Wir werden sie erfüllen. Beileibe nicht alle Besatzungsmitglieder der Stardust waren mit dem Vorgehen Perry Rodans einverstanden. Vor allem die Arkoniden hatten Mühe, mit dem Tempo mitzuhalten, das Rodan vorlegte, zumal Thora sich nicht damit abfinden konnte, dass er die Möglichkeiten konsequent nutzte, die ihm der Arkon-Raumer bot. Möchten Sie noch was trinken, Thora? Nein, danke. Lassen Sie mich noch einmal die Standpunkte umreißen. Bitte? Sie, Rodan, wollen die Stardust dazu nutzen, ein Schlachtschiff der Arkoniden, ihr terranisches Reich auszudehnen. Crest und ich dagegen wollen mit dem Schiff nach Arkon zurückkehren. Richtig, Thora. Gemeinsam haben wir den Wunsch, mit der Stardust und dem Positronengehirn den Planeten des ewigen Lebens zu finden. Wir müssen versuchen, diese drei Ziele so zu erreichen, dass keiner von uns benachteiligt wird. Dazu haben wir die Reihenfolge festzulegen. Sehr richtig, Thora. Ich freue mich, dass Sie wenigstens das einsehen. Ich schlage eine andere Lösung vor. Wir suchen zuerst den Planeten des ewigen Lebens. Was danach geschieht, machen wir von der Situation abhängig, in der wir uns dann befinden. Ich bin einverstanden. Wenn wir den Planeten des ewigen Lebens gefunden haben, habe ich keine Bedenken mehr, Arkon anzufliegen und damit die Position der Erde zu verraten. Verraten, Perry? Die Position der Erde war uns früher schon bekannt. Wir schließen also einen Pakt, Perry. Hier, nehmen Sie meine Hände. Gern, Thora. Damit ist alles klar. Je eher wir den geheimnisvollen Planeten finden, desto eher sehen wir unsere Heimat wieder. Perry Rodan, Crest, Reginald Bull und die Mutanten Ann Sloan und John Marshall kehrten in die Gruft unter dem roten Palast des Pharaonenherrschers zurück. Sie führten eine vom Positronenhirn der Stardust entwickelte Maschine mit sich, mit deren Hilfe sie hofften, die Zeitgruft sichtbar machen zu können. Wenn die Berechnungen des Positronenhirns stimmen, dann baut diese Maschine den Schirm aus kosmischen Strahlen ab. Dann kehren also all jene Dinge aus der Vergangenheit und der Zukunft in die Gegenwart zurück, die von den Unbekannten in der 4. und 5. Dimension versteckt worden sind? Ja, so ungefähr, Bulli. Sie verlieren alle Eigenschaften der 4. und der 5. Dimension und werden nicht nur sichtbar, sondern auch greifbar. Fantastisch. Nein, real. Die beste Methode, etwas unsichtbar und unangreifbar zu machen, ist, es in der Zeit zu versetzen. Moment mal. Wenn man irgendwelche Dinge in Zukunft oder Vergangenheit verschwinden lassen kann, dann müsste das doch auch mit uns möglich sein. Du meinst die Zeitreise, Bulli? Ja. Bulli hat recht. Die Zeitreise ist Grundlage der 5. Dimension, so wie der Raum die Grundlage der 3. ist. Schalten Sie den Strahlenumlenker ein. Genau das habe ich vor. Hoffentlich klappt es. Wenn nicht, muss Tanaka Saiko wieder ran. Da, sieh doch. Der Schirm verschwindet. Schirmerlicht. Die Dinge werden sichtbar. Sie kommen aus der Zeit zurück. Kisten und Kisten. Fantastisch. Da ist ja auch ein Transmitter. Tatsächlich. Das scheint ein Materietransmitter zu sein. Ja, aber wo ist die Gegenstation? Wohin bringt uns der Transmitter, wenn wir ihn benutzen? Tja, wohin? An welchen Ort oder in welche Zeit? Das müssen wir herausfinden. Das werden Sie nur, Perry, wenn Sie ihn einschalten und sich transportieren lassen. Ein solches Risiko aber können Sie nicht eingehen. Auf keinen Fall. Das meine ich auch. Perry, die Unbekannten haben den Transmitter vor etwa 10.000 Jahren aufgestellt. Das kann inzwischen nicht alles geschehen sein. Das wird sich zeigen. Die unsichtbare Sperrmauer ist verschwunden, natürlich. Das war nicht anders zu erwarten. Mal sehen, ob sich die Tür des Transmitters öffnen lässt. Harry, es ist so riskant. Unsinn. Die Unsterblichen wussten genau, was sie taten. Und ihnen war auch klar, dass Jahrtausende vergehen konnten, bis endlich jemand den Anfang ihrer Spur entdeckt. Harry, du willst den Transmitter jetzt schon benutzen? Was spricht dagegen? Ihr bleibt hier, ich gehe allein. Wenn der Transmitter funktioniert und ich an einem sicheren Ort herauskomme, kehre ich sofort zurück und hole euch. Und wenn nicht? Wartet. Unternehmt nichts, verändert nichts, damit ihr meine Rückkehr nicht gefährdet, klar? Perry, seien Sie vernünftig. Es ist besser, wenn ein anderer an Ihrer Stelle geht. Nein, Crest, ich bin von dem guten Willen der Unsterblichen überzeugt. Sie wollen, dass jemand Ihre Aufgaben löst. Dürfte ich Sie da enttäuschen? Also, ich schalte ein. Nein, bitte nicht. Es bleibt dabei, jetzt. Perry, es passiert nichts, überhaupt nichts. Das verstehe ich nicht. Bisher haben wir alle Hindernisse überwunden, aber doch bestimmt nicht, um dann hier in einem defekten Transmitter zu landen. Es hat etwas zu bedeuten. Keiner der anderen Transmitter hat in all den Jahrtausenden Schaden erlitten. Wenn dieses Gerät hier nicht funktioniert, dann steckt eine Absicht dahinter. Na, was meinen Sie, Bulli? Ja, ich glaube, wir sollen den Transmitter reparieren, um auf diese Weise unsere fünfdimensionale Denkfähigkeit zu beweisen. Ja. Vermutlich hast du recht. Bulli, was ist los? Hier ist eine Inschrift. Auf der Rückseite des Transmitters. Das ist bestimmt ein Hinweis. Schrift? Das muss was zu bedeuten haben. Vielleicht eine Art Gebrauchsanweisung. Lass mal sehen. Perry, was hast du da für einen Zettel? Hast du etwa ein Wörterbuch dabei? Ja, wenn du nichts dagegen hast. Es sind genau die gleichen Schrifttypen wie in den Aufzeichnungen, die wir gefunden haben. Die Sprache der Unsterblichen. Mehr noch, John. Dieser eine Satz war der Beginn der Spur, die wir verfolgen. Damit ist bewiesen, dass der Transmitter die Fortführung der Spur bedeutet. Satz? Was für ein Satz? Ja, die Sprache besteht aus Bildsymbolen, geometrischen Zeichen und fremden Buchstaben. Außerdem ist sie verschlüsselt. Nur das Positronenhirn kann den Klartext lesen. Und wie lautet der Satz, mit dem sich das Positronenhirn eine Woche lang herumgeschlagen hat? Hör zu. Du wirst das Licht finden, wenn dein Geist der obersten Ordnung entspricht. Ich habe geahnt, dass wir diesen Spruch hier irgendwo finden würden. Nun wissen wir ganz sicher, dass wir auf der richtigen Spur sind und das Licht finden werden. Ja, falls unser Geist der obersten Ordnung entspricht. Aber tut er das? Wenn nicht unser Verstand, so zumindest der Geist des Positronenhirns. Den Transmitter zu reparieren war keineswegs schwierig. Da die Baupläne für den Transmitter vorlagen, genügte es, die Positronik der Stardust damit zu füttern, sodass diese anschließend einen Reparaturroboter programmieren konnte. Dieser richtete den Transmitter in kürzester Zeit wieder her. Perry Rhodan beschloss daraufhin, den Roboter bei dem Vorstoß durch den Transmitter mitzunehmen. Darüber hinaus begleiteten ihn Crest, der Arzt Dr. Haggard, Ann Sloan, John Marshall und Bulli. Nacheinander betraten sie den Gitterkäfig der Transportmaschine. Wir sind soweit. Folgen wir der Spur, die vor Jahrtausenden gelegt worden ist und von der wir nicht wissen, wie lang sie ist. Sie sind sehr zuversichtlich, Perry. Ja, das bin ich. Das Positronenhirn hat unseren Weg bestimmt und es irrt sich niemals. Das gebe ich zu. Dennoch ist mir nicht wohl bei dem, was wir vorhaben. Ist es Ihnen lieber, wenn ich zunächst allein gehe und Sie dann nachhole? So wie ich es zunächst geplant hatte? Nein, überhaupt nicht. Trösten Sie sich, Crest. Mir ist auch nicht wohl. Das sagst du, Bulli? Wieso hast du plötzlich kalte Füße? Na, habe ich nicht. Im Gegenteil. Mir brennt der Boden unter den Füßen. Außerdem ist es hier verdammt eng in dem Käfig. Geht's nicht bald los, Perry? Doch. Können wir? Oder will noch jemand wieder aussteigen? Nein, Perry. Wir riskieren es. Bitte, machen Sie schnell. Also gut. Ich schalte den Transmitter ein. Ich bin gespannt, wohin er uns bringen wird. das tat weh. Noch einmal mache ich das nicht. Mit dir bleibt wohl nichts anderes übrig, wenn du wieder zurück willst. Wo sind wir? Das fragst du mich. Es ist ziemlich dunkel, die Luft ist dumpf und stickig. Kommt, wir steigen aus. Diese Tür könnte ein bisschen Öl vertragen. Es wird hell. Wo sind wir hier? Eine Halle. Voller Maschinen. Ich bin gespannt, welche Aufgabe wir nun zu lösen haben. Terry! Da oben an der Decke! Eine Leuchtschrift! Oh, verdammt! Jetzt ist sie weg! Hast du sie gesehen? Ja. Nein, nur kurz, viel zu kurz. Sie verschwand ja gleich wieder. Es ist aus. Wir haben unsere Chance verpasst. Warum? Das Positronenhirn wird die Schriftzeichen entziffern. Einer von uns bringt sie zu ihm und kommt danach zu uns zurück. Sie vergessen, Crest, dass die Schrift bereits wieder verschwunden ist. Wie können wir etwas entziffern lassen, was gar nicht mehr existiert? Sie haben auch etwas vergessen, Roden. Mein fotografisches Gedächtnis nämlich. Wollen Sie, dass ich Ihnen den Satz aufschreibe, der eben an der Gewölbedecke zu sehen war? Crest, das ist großartig. Bitte, ja, schreiben Sie den Satz auf. Der Roboter wird ihn zurückbringen. Ja. Die Übersetzung könnte entscheidend sein. Wo sind wir? Immer noch auf Ferrol? Das werden wir hoffentlich bald herausfinden. So, das hier habe ich gesehen. Die Leuchtschrift an der Decke. Danke, Crest. Robert, bring diese Schrift zum Positron her. Lass sie entziffern und komm so schnell wie möglich mit der Übersetzung wieder zurück. Der Roboter geht. Hoffentlich dauert es nicht so lange. So, das hätten wir. Der Roboter ist unterwegs. Weiter. Wir bleiben beieinander. Ich will Sie alle ständig in meiner Nähe wissen. Das kommt von der Maschine da. Seltsam. Ich habe das Gefühl, als ob sich in meinem Kopf etwas bewegt. Ich auch. Als ob da etwas tastet. Jetzt ist es vorbei. John, was war das? Eine Gedankenbotschaft. Diese Maschine ist ein Mentalstrukturabtaster. Sie hat unsere geistigen Fähigkeiten und unseren Intelligenzquotienten erforscht. Und? Mit welchem Ergebnis, John? Ja, das Ergebnis ist positiv ausgefallen. Wenigstens zum Teil. Was heißt das, zum Teil? Das Gerät vermisste bei Bully, Dr. Haggard und Anne Sloan telepathische Fähigkeiten. Bei Ihnen, Roden, und bei Crest entdeckte es einen schwachen Ansatz dazu. Mich hat es als vollwertig angesehen und mir daher auch das Ergebnis mitgeteilt. Und war das alles? Nein, Bully. Die Maschine fordert uns auf, weiterzusuchen. Wonach, John? Ja, das weiß ich nicht. Was ist das? Blitze schlagen von einer Kugel zur anderen über. Kann mir jemand sagen, was das soll? Hören Sie, da kommt etwas. Ganz ruhig. Bei diesem Rätselspiel geht es um geistige Leistungen. Vergessen Sie das bitte nicht. Ein Roboter. Ein riesiger Roboter. Er kommt auf uns zu. Und er sieht alles andere als freundlich aus. Schnell weg! Er wird uns niederwalzen, wenn wir hier bleiben. Und wenn wir fliehen, wird er den Transmitter zerstören. Nein, wir müssen ihn aufhalten. Irgendwie. Aber wie denn, Perry? Dieses feuerrote Ding ist mindestens 3 Meter groß und 1 Tonne schwer. Es überrollt uns, wenn wir bleiben. Haltet sie auf! Enslow! Sie ist Telekinetin. Geben Sie den Roboter hoch. Ja, John. Ich versuche es. Gut. Noch höher. Ich kann nicht. Er ist so schwer. Sie können. Höher. Noch einen halben Meter. Ja, gut so. Und jetzt zur Seite. Noch etwas. Nicht locker lassen. Weiter. John. Ich kann nicht mehr. Lassen Sie ihn fallen. Jetzt! John, ich... Anne, Sie haben es geschafft. Sie haben den Roboter zerstört. John, halten Sie mich! Oh. John, was ist mit ihr? Es war zu anstrengend für Sie. Sie ist bewusstlos. Wecken Sie sie auf, John. Verdammt, der andere Roboter kommt immer näher. Wir müssen ihn aufhalten. Nur eine Telekinetin wie Anne kann das. Seien Sie vernünftig, Bully. Anne ist erschöpft. Sie könnte uns nicht helfen. Es war zu viel für Sie. Schießen Sie auf den Roboter! Nein, auf keinen Fall. Damit würden wir alles verderben. Aber wir müssen etwas tun. Perry, noch 2 Meter und wir sind erledigt. Zurück zum Transmitter. Wir ziehen uns zurück. Da, unser Roboter mit der entschlüsselten Nachricht. Er hat Betty Tuffery mitgebracht. Betty! Du kommst wie gerufen. Betty, wieso bist du dabei? Das Positronenhirn hat dem Roboter den Rat gegeben, mich mitzunehmen. Hier ist die Botschaft, die der Computer übersetzt hat. Willkommen in der Zentrale der 1000 Aufgaben. Doch nur eine von ihnen bringt euch dem Ziel näher. Perry, der Roboter, er bringt uns um, wenn wir nichts tun. Betty, konzentriere dich auf den Roboter. Heb ihn hoch. Schnell, kannst du es? Ja. Ich glaube ja. Schafft es! Weiter so, Betty. Weiter. Hör ihn auf, Betty. Ja, gut, ausgezeichnet. Und jetzt loslassen! Bravo, Betty. Der Roboter ist zerstört. Wir haben es geschafft. Bravo, Betty. Bravo, klasse Leistung. Terry! Terry! Bully, was ist los? Terry, sieh doch, der Transmitter ist verschwunden. Für einige Sekunden verlor Perry Roden den Mut. Doch dann fing er sich wieder. Sie hatten richtig gehandelt. Nur auf diese Weise waren die Roboter zu besiegen gewesen. Wie aber ging es weiter? Wo war die Spur, die der Unsterbliche gelegt hatte? Wie lautete die nächste Aufgabe? Was nun? Ist das das Ende? Nein, es ist der Beginn, Crest. Wir müssen weitersuchen. Wenn wir wenigstens wissen, wo wir sind. Im Innern von Ferrol? Auf einem anderen Planeten? Noch im System der Vega? Oder am anderen Ende der Galaxis? Der Transmitter verschwand genau in dem Augenblick, in dem ich den zweiten Roboter zerstörte. Natürlich, Betty. Das ist es. Die beiden Roboter haben einen Kontakt ausgelöst. Danach war der Transmitter nicht mehr da. Tja, und? Wir sind unserem Ziel abermals einen Schritt näher gekommen. Davon sehe ich aber nichts. Bully, was ist los? Sehen Sie es denn nicht, Perry? Ein Dunstschleier. Er umhüllt Bully. Der Nebel wird immer dichter. Ja, es ist eine Art Nebel. Bully, bleib doch nicht da stehen. Komm her zu mir. Bully, hörst du nicht? Ja, doch. Ja, ich höre dich. Aber ich kann nicht. Das Ding lässt mich nicht los. Helf mir doch. Holt mich raus. Doch sagen Sie es. Sie denken an einen Fiktivtransmitter. Arkoniden halten eine solche Maschine für theoretisch möglich, konnten aber noch niemals einen Fiktivtransmitter bauen. Man kann damit Dinge teleportieren, die beliebig weit vom Fiktivtransmitter entfernt sind. Was redet ihr denn? Hört auf damit, holt mich raus, schnell! Perry! Ich glaube, dieses Nebelfeld wird von diesem Kasten hier gesteuert. Sehen Sie die Leuchten daran und den Hebel. Der Hebel muss nach unten. Nein, Perry, nicht! Weiß der Teufel, was passiert, wenn du... Der Nebel gibt ihn frei. Endlich. Ich dachte schon, es schleudert mich in die Hölle. Beruhige dich, Bully. Du hast es überstanden. Seltsam. Diese Wand? Sie wird durchsichtig. Nein. Nicht nur das. Sie verschwindet. Dahinter liegt ein Saal. Geht schon mal vor. Ich muss mich erst mal erholen. Hey, was ist das für eine Kugel da drüben? Wartet doch auf mich. Die muss ich auch sehen. Ich glaube, das ist der Fiktivtransmitter. Ja, wahrscheinlich haben Sie recht. Diese schillernde Linse ist auf die Stelle gerichtet, an der die Mauer gewesen ist. Der Fiktivtransmitter hat die Mauer beseitigt. Moment mal. Ich höre etwas. Es ist eine Botschaft. Eine neue Botschaft. Ja, es ist eine Botschaft. Sie lautet: Von jetzt an habt ihr 15 Minuten Zeit, diesen Ort zu verlassen. Ihr findet das Licht aber nur dann, wenn ihr zurückkehren könnt. Ja, das habe ich auch gehört. Das ist alles. Nur wenn wir zurückkehren können? Und nur noch 15 Minuten Zeit? 14, Perry. Eine Minute haben wir schon verschenkt. In fieberhafter Eile versuchten Perry Rhodan und seine Begleiter herauszufinden, was sie tun sollten. Die Minuten verstrichen. Wie sollten sie diesen Ort verlassen? Es gab keinen Ausgang. Blieb ihnen wirklich nur die Möglichkeit, mit Hilfe des Fiktivtransmitters nach Ferrol zurückzukehren? Perry, wir müssen etwas tun. Nur noch 3 Minuten. Und es wird so heiß. Die Wände verfärben sich. Und da drüben, ist das nicht Glut? Ruhig, Betty, ganz ruhig. Ich glaube, hinter diesen Wänden brennt alles. Ja, wir verbrennen, wenn wir hier bleiben. Betty, wir schaffen es schon. Was ist das für ein Knopf? Hier am Fiktivtransmitter. Der hat doch was zu bedeuten. Glauben Sie, dass Sie ihn hineindrücken müssen? Ja, das glaube ich. Vorhin war Bully in diesem seltsamen Energiefeld gefangen, das in mir den Gedanken an den Fiktivtransmitter weckte. Das war ein klarer Hinweis auf dieses Gerät. Na, dann tun Sie es. Drücken Sie auf den Knopf. Genau das habe ich vor. Jetzt. Nein, es geht nicht. Ich erreiche den Knopf nicht. Da ist etwas davor, ein Energiefeld. Die Luft. Ich ersticke. Es wird immer heißer. Perry, wir verbrennen. Es ist aus. Wir kommen nicht weg. Hört mich an. Hört mich an. Ihr habt nur noch wenige Sekunden. Wendet das oberste Wissen an oder ihr seid verloren. Das oberste Wissen. Betty, der rote Knopf. Drück ihn rein, schnell. Das oberste Wissen. Du musst es telekinetisch tun. Schnell. Ja, aber es geht so schwer. So schwer. Der Hebel bewegt sich. Der Fiktivtransmitter. Wir sind wieder in der Gruft. Ja. Auf Ferrol. Wir haben es tatsächlich geschafft. Oh Mann, bin ich froh. Wir sind in der Gruft. Geschafft. Das ist Ras Chubai. Hallo, Ras. Sind Sie schon wieder zurück? Schon wieder? Was soll das heißen? Sie waren doch nur ein paar Minuten weg. Ein paar Minuten? Nach meiner Uhr waren wir einige Stunden unterwegs. Sie waren kaum weg. Da erschien der Roboter, wechselte mit dem Transmitter zum Stützpunkt über, kehrte mit Betty Tuffery zurück und verschwand vor nicht einmal einer Minute mit ihr. Perry, da oben an der Decke. Eine Kugel, sie leuchtet. Vielleicht ist es das Licht, von dem die Rede war in der Botschaft. Eine Lichtkugel. Und sie sinkt herab. Betty, John, hören Sie etwas? Eine telepathische Nachricht? Nein, nichts. Es ist ein kaltes Licht. Es strahlt keine Wärme aus. Anne, können Sie die Kugel telekinetisch bewegen? Nein, ich habe es schon versucht. Wartet mal. Da ist doch etwas. Es ist etwas in der Lichtkugel. Ich will mal sehen, ob ich es herausheben kann. Ich... Ah! Bully, was ist los? Bist du verletzt? Wie konnten Sie einfach hineingreifen, Bully? Sie hätten verbrennen können. Die Kugel sinkt weiter. Sie berührt schon fast den Boden. Sie hat mir einen gehörigen Schreck eingejagt. Dabei war sie zu Anfang ganz friedlich. Friedlich? Wie meinst du das? Naja, friedlich... Die elektrischen Schläge kamen erst später. Zuerst habe ich nur so ein Kribbeln und Tasten gespürt, aber dann... Oh, verdammt! So ein Tasten? Vielleicht hat das Licht dich geprüft, aber du hast ihm nicht gefallen. Ach, ich und nicht gefallen, wie? Na, dann probier du es doch. Vielleicht gefällst du besser. Und beeil dich. Gleich ist das Ding nämlich im Boden verschwunden. Ja, du hast recht. Ich muss es versuchen. Seien Sie vernünftig. Tun Sie es nicht. Es geht nicht anders, Crest. Ich... Tatsächlich, es... Es kribbelt. Jetzt... Ich habe die Kapsel. Zieh sie heraus. So zieh doch. Okay. Das ist nicht so leicht. So. Ich habe sie. Oh. Tatsächlich. Du kommst bei der leuchtenden Lady besser an als ich. Das Licht verschwindet im Boden. Wie eine untergehende Sonne. Wenn Sie die Kapsel nicht herausgeholt hätten, Perry, wäre sie jetzt mit dem Licht verschwunden. Ja. Und mit ihr die Auflösung des galaktischen Rätsels. Kommen Sie, wir kehren zur Stardust zurück. Wir müssen die Kapsel untersuchen. Danach sehen wir weiter. In der Kapsel war eine Botschaft verborgen. Das Positronenhirn übersetzte. Wenn du etwas von unserem Licht weißt, so sieh nach, von wem du es weißt. Nur einer wunderte sich über die Maschinen des Wissens. Er kam in jüngster Zeit, für mich Sekunden. Finde ihn und frage ihn. Wenn du zu ihm willst, so komme herab in die Gruft des Lichts. Aber komme nicht ohne das Wissen über seine Person. Man wird dich nach seinem Namen fragen. Als die Positronik diese Botschaft bekannt gegeben hatte, herrschte Ratlosigkeit in der Zentrale der Stardust. Diese Botschaft verstehe ich nicht. Was soll das? Wen sollst du finden, Perry? Das steht doch da. Wir sollen jemanden aufspüren, der sich in jüngster Zeit über die Maschinen des Wissens wunderte. Frage, was sind die Maschinen des Wissens? Das könnten die Materietransmitter der Pharaonen sein. Wahrscheinlich haben Sie recht, Crest. Aber wer hat sich wann über sie gewundert? Ein Hinweis ist vorhanden. Ich soll nachsehen, von wem ich etwas über das Licht weiß. Und mit Licht ist Unsterblichkeit gemeint? Richtig, Bulli. Nun, ich habe von Crest, von dem Planeten des ewigen Lebens, erfahren. Seine Expedition, die auf dem Mond gescheitert ist, suchte danach. Ja, das stimmt. Also gut. Dann bleibt nur noch zu klären, von wem Sie es wissen, Crest. Ich erhielt den Auftrag, den Lebensplaneten zu finden vom Wissenschaftlichen Rat Archons. Dieser kann nur aus der Zentralkartei von dem Planeten wissen. Es gibt also Aufzeichnungen von Expeditionen, die auf die Unsterblichen gestoßen sind. Richtig, Crest. In der Zentralkartei von Archon aber sind die Namen von Tausenden von Expeditionen verzeichnet. Tora hat recht. Wir werden den richtigen Namen niemals finden. So schnell geben wir nicht auf. Nur jene Archoniden, die vor 10.000 Jahren die Erde erforschten, können der Spur der Unsterblichen begegnet sein. Das ist richtig. Gut. Wie wir wissen, siedelten sich die Archoniden auf der Erde an, gingen aber unter. Zumindest ein Forschungsbericht aber muss Archon erreicht haben, denn sonst hätte es keine Aufzeichnung in der Kartei gegeben. Natürlich, das ist es, Rodan. Es geht um den Namen des Kommandanten, der den Bericht übermittelt hat. Folglich müssen wir nach Archon fliegen und in der Zentralkartei nachsehen. Sie irren, Tora. Die Nachrichtenübermittlung kann nur über die Venusbasis erfolgt sein. Die Antwort, die wir suchen, ist also im Positronenhirn auf der Venus verankert. Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir es fragen. Ja, das sehe ich ein. Aber was geschieht, wenn wir den Namen wissen? Ich werde mit dem Namen in die Gruft zurückkehren. Alles Weitere ergibt sich da. Das heißt, wir fliegen in Richtung Heimat? Oh, ich kann es kaum erwarten. Den Namen des arkonidischen Kommandanten herauszufinden, der sich über die Maschinen des Wissens, die Transmitter auf Ferrol, gewundert hatte, war relativ leicht. Die Stardust kehrte ins Sol-System zurück. Auf der Venus befragte Rodan das Positronenhirn und erfuhr, dass der Name des Kommandanten Kerlon gewesen war. Mit dieser Information versehen flog Rodan erneut zur Vega. Wir wissen jetzt, dass der Name des arkonidischen Kommandanten Kerlon war. Es geht also um einen Mann, der annähernd 10.000 Jahre tot ist. Genau 9.985 Jahre. Richtig, Crest. Und diesen Mann sollen wir fragen. Nun gut, gefunden haben wir Kerlon, aber wie sollen wir mit einem Mann reden, der schon längst tot ist? Keine Ahnung. Irgendwie muss es doch mit Hilfe der fünften Dimension möglich sein. Mhm. Ja, das meine ich auch, Bulli. Aber wie? Noch etwas ist mir aufgefallen. In der Botschaft heißt es wörtlich für mich Sekunden. Ich betone, für mich Sekunden. Daraus könnte man doch schließen, dass es nur einen Unsterblichen gibt. Nur einen Unsterblichen? Unmöglich. Unmöglich, John? Warum? Vielleicht hat eine Katastrophe das Volk der Unsterblichen ausgelöscht. Nur einer überlebte. Er aber wollte sein Wissen nicht für sich behalten, sondern an einen Würdigen weitergeben. Und er dachte das galaktische Rätsel. Ungeheuerlich. Nur ein Unsterblicher. Was für ein Wesen mag das sein? Es gibt uns Rätsel auf, die wir nur mit Hilfe des Positronenhirns lösen können. Und es beherrscht die Zeit. Ja, es beherrscht die Zeit. Und deshalb ist es unsterblich. Noch heute werden wir in die Gruft gehen und Antwort fordern. Noch heute? Ja. Crest, Bully, John Marshall, M. Sloan, Dr. Haggard und der Roboter, der Transmitter reparieren kann, begleiten mich. Thora, Sie auch? Nein. Wenn Crest mit Ihnen geht, bleibe ich. Als Sicherheitsfaktor. Warum nehmen wir nicht noch einige Mutanten mit? Den Teleporter Rast Shubai und Ralph Martin zum Beispiel. Nun gut, ich bin einverstanden. Die beiden sind dabei. Der Unsterbliche hatte unter dem Palast des Pharaonenherrschers eine Strahlengruft errichtet, die nur mit Hilfe technischer Einrichtungen sichtbar gemacht werden konnte. Mitten in der Gruft hatte ein Transmitter gestanden, doch der war nun verschwunden. An seiner Stelle stand ein Sessel, der aus einem fremdartigen Metall zu bestehen schien. Perry, sieh dir das an. Der Transmitter ist weg. Dafür ist ein Sessel da. Ja, ein Sessel aus Metall. Scheint ganz schön schwer zu sein. Vermutlich stellt der Sessel die Verbindung zu dem Unsterblichen dar. Jeder von uns kann sich hineinsetzen, denn wir alle kennen den Namen Kerlon. Ich werde es tun. Sie werden mir zur Hilfe kommen, wenn es notwendig sein sollte. Und wenn Sie verschwinden, Perry? Dann folgen Sie mir, Ras. Wozu sind Sie Teleporter? Ich kann den Raum überwinden, aber nicht die Zeit. Na, wir werden sehen. Wir werden sehen, was passiert. Nein, Perry, das Risiko ist zu hoch. Ich werde es überstehen, Bully. Das Metall fühlt sich warm an. Man sitzt eigentlich ganz bequem. Er ist verschwunden. Ras, wir müssen etwas tun. Ruhig, Bully. Warten Sie ab. Was hat das zu bedeuten? Perry, Perry, wo warst du? Du warst verschwunden. Für ein paar Sekunden. Ihr auch. Und? Wie war es? Ich weiß nicht, was geschah, aber ich nehme an, mein Gedächtnis wurde untersucht. Der Unsterbliche weiß jetzt vermutlich, dass wir den Namen des Archon-Kommandanten kennen. Eine eigenartige Geschichte. Und was passiert jetzt? Roden. Sehen Sie. Was ist denn, Crest? Ja, merken Sie es denn nicht? Der ganze Raum sinkt ab. Wir gleiten langsam nach unten. Tatsächlich, wir sinken. In einem Fahrstuhl. Und wenn das nur gut geht. Wir könnten alle noch abspringen. Wer will das? Ich meine ja nur. Zeit genug dazu wäre da. Die Wände weichen zurück. Das Gewölbe wird größer. Ja, und wir sind gleich unten. Da steht ein Block aus Metall. Sehen Sie doch, Roden. Ja, ich sehe, Crest. Mir ist auch nicht entgangen, dass sich die Decke über uns geschlossen hat. Wir sitzen in der Falle. Wir sind unten. Kommt. Ich bin gespannt, was es mit diesem Block auf sich hat. Ich verstehe das nicht, Perry. Vor einigen Tagen habe ich den Bereich unter der Gruft untersucht und bin dabei überall auf massiven Fels gestoßen. Jetzt aber zeigt sich, dass unter der Gruft ein Schacht ist, durch den man in eine zweite Gruft kommt. Das ist nur eins von vielen Rätseln, Ras. Ein Block aus Metall, beschriftet mit der Bilder- und Symbolschrift des Unsterblichen. Wie sollen wir das ohne die Hilfe des Positronenhirns entziffern? Vielleicht kann uns der Roboter helfen. Robert, siehst du die Schrift? Ja, Herr. Entziffere sie und gib uns den Klartext. Ob der Roboter das schafft? Das werden wir erleben. Nun, wie lautet der Text? Der Klartext, Sir. Nun finde den, dessen Namen du kennst. Nur er besitzt, was du benötigst, um den Weg zum Licht zu finden. Weißt du, was Zeit ist? Das ist alles? Der Text ist abgeschlossen, Herr. Mir steht nicht auf dem Zeitumformer. Wie bitte? Was hast du jetzt gesagt? Was ist dieser Metallblock? Ein Zeitumformer, Herr. Ein Gerät, das die vierte und fünfte Dimension beherrscht und manipuliert. Was kann man mit dem Zeitumformer anfangen? Die Zeitumformen, Herr, was sonst? Das hört sich ja an, als ob der Bursche über uns lacht. Dann ist dieser Block eine Zeitmaschine. Eine Zeitmaschine, die fertig eingestellt ist und die in eine bestimmte Richtung und später wieder zurückführt. In welche Richtung? Die Vergangenheit, Herr. Ich verstehe, Roden. Dort oben im Sessel ließ der Unsterbliche feststellen, dass Sie den Namen des arkonidischen Kommandanten kennen. Der Zutritt zum Zeitumformer wurde daher gestattet. Ja, so war es, Crest. Man hat nichts dagegen, dass Sie Begleiter mitnehmen. Nun wird uns die Maschine in die Vergangenheit bringen, damit wir Gelegenheit haben, Kerlon zu begegnen. Denn Kerlon hat das, was den Weg zum Licht zeigt. Und was ist das, Crest? Ich habe nicht die geringste Ahnung, Bully. Wir werden es herausfinden müssen. Wie schalten wir den Umformer ein, Robert? Der Zeitumformer ist mit der Automatik der Gruft gekoppelt, Herr. Wir befinden uns bereits auf dem Weg in die Vergangenheit. Wir sind schon unterwegs. Woher weiß der Roboter das? Man spürt überhaupt. Das ist doch alles so ruhig. Leise, seid leise. Ich spreche zu dir, der meiner Spur folgte. Wenn du ankommst, so lasse dich nicht töten. Niemand wird dir helfen, wenn du dir nicht selber hilfst. Nur wenn du Kerlon findest und mit ihm das, was dir den Weg zum Licht zeigt, wirst du in deine eigene Zeit zurückkehren. Warte nicht länger als 3 Tage, aber auch nicht weniger. Erst dann bringt die Maschine dich zurück. Ich wünsche dir Glück. Wie lange warte ich schon? Der Unsterbliche. Das war der Unsterbliche. Er wartet auf uns. Und er wünscht uns Glück. Er gibt uns die große Chance und wir werden sie nutzen. Er soll nicht vergeblich gewartet haben.